Abschnitt 13 aus Auf Schneeschuhen durch Grönland Band 1. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Auf Schneeschuhen durch Grönland Band 1 von Fridtjof Nansen, übersetzt von Mathilde Mann. Kapitel 5. Reise von Island zum Klappmützenfang, Teil 2. Am Sonntag, den 10. Juni, haben wir neblige, bedeckte Luft. Mehrere Tage lang haben wir keine Observationen machen können und wissen nicht, wie weit wir gekommen sind. Aber die Strömung, die hier sehr stark ist, muss uns sehr weit südwestwärts getrieben haben. Falls Aussicht vorhanden wäre, das Land jetzt zu erreichen, müssten wir uns nun an dem Punkte befinden, wo sich der Rand des Eises in westlicher oder nordwestlicher Richtung abbiegt. Aber es ist kein Anzeichen vorhanden, was darauf schließen lässt. Das sieht recht hoffnungslos aus. Die Fangzeit für die Klappmützen nähert sich stark. Es kann lange währen, bis der Jason wieder gegen den Strom nach Nordosten gelangt, umso mehr, als wir jetzt östlichen Wind haben. Die anderen Schiffe können währenddessen fangen, und ich hatte mich verpflichtet, den Jason durch meine Expedition nicht vom Fang zurückzuhalten. Am Vormittage wurde der Beschluss gefasst, den Landungsversuch vorläufig aufzugeben und bessere Zeiten abzuwarten. Wir kehren in östlicher Richtung nach dem gewöhnlichen Fangterrain zurück, aber Wind und Strömung sind uns nun entgegen und wir müssen unsere Zuflucht zum Kreuzen nehmen. Am folgenden Tage klärt es sich auf und wir bekommen Land in Sicht. Der erste lockende Anblick von Grönlands Ostküste, die in hohen, zackigen Felsen vor uns aufragt. Das muss zweifelsohne das Land nördlich von Kap Dan sein. Wir sind nicht so weit davon entfernt, wie wir annahmen, wahrscheinlich nur 15 Meilen. Eine tiefe, enge Bucht schneidet in Richtung des Landes in das Eis ein. Sie scheint sich sehr weit zu erstrecken. Das Ende ist nicht zu erblicken, selbst nicht vom Mastkorb aus. Wir beschließen, den Versuch zu machen, wie weit wir hineindringen können. Der Wind ist günstig. Er führt uns schnell durch die Bucht. Bald schimmert uns jedoch Eis entgegen. Ein Seehundfänger lässt den Mut aber nicht so leicht sinken. Wir zwängen uns hindurch. Vor Jasons starkem Bug müssen die Eisschollen weichen. Nun gelangen wir in ein großes, offenes, eisfreies Gewässer. In der Richtung nach dem Lande zu ist, soweit das Auge reicht, kein Eis zu erblicken. Das sieht sehr verheißend aus. Die Breiten und Längengrade werden bestimmt. Um die Mittagszeit sind wir auf dem 65. Grad 18 Minuten nördlicher Breite und auf dem 34. Grad 10 Minuten westlicher Länge. Also noch über 13 Meilen vom Lande entfernt. Wir lassen jedoch die Hoffnung nicht sinken. Vielleicht können wir es doch bald erreichen. Nachdem wir aber noch einige Stunden mit guter Fahrt vorwärts gekommen sind, wird vom Mast aus abermals Eis in Sicht gemeldet. Wir fahren eine Strecke hinein, es stellt sich aber bald heraus, dass es zu dicht liegt, um das Fahrzeug hindurchzubringen. Wir sind nur 9 bis 10 Meilen vom Lande entfernt, und da das Eis vor uns ziemlich uneben ist, halte ich es nicht für ratsam, hier schon jetzt einen Landgang zu versuchen. Es ist besser, bis zu einer späteren Jahreszeit zu warten, wo das Eis dünner geworden ist. Es sieht freilich so aus, als ob wir weiter nach Norden uns dem Lande bedeutend mehr nähern könnten. Aber der Jason soll, wie bereits erwähnt, auf Seehundsfang. Und wenn man sich dort mit aller Gewalt durch das Eis zwängen will, so kann man Gefahr laufen, stecken zu bleiben und so um die beste Fangzeit zu kommen. Deshalb wenden wir uns abermals und nehmen für diesmal Abschied von der Ostküste Grönlands. Bald verhüllen dichte Nebel das Land vor unserem Blick. Über diesen unseren ersten Anblick von Grönland schreibt Balto. Wir segelten mehrere Tage in der Richtung auf Grönland zu, bis wir das Land in Sicht bekamen. Aber es lag noch sehr weit von uns entfernt, ungefähr 15 Meilen hinter dem Eise. Der Teil von Grönlands Ostküste, den wir sahen, war nicht schön oder lieblich zu schauen. Im Gegenteil, war die Küste hässlich und unheimlich anzusehen, denn fürchterlich hohe Felsberge ragten wie Kirchtürme zu den Wolken des Himmels auf, die ihre Gipfel bedeckten. Am nächsten Tage erhielten wir einen guten Beweis von der Stärke der Strömung in diesem Fahrwasser. Die ganze Nacht hatten wir unter einem starken östlichen Wind in nordöstlicher Richtung gekreuzt. Am nächsten Vormittag bekamen wir wieder Land in Sicht, aber in ungefähr derselben Richtung wie am vorhergehenden Tage. In den folgenden Tagen kreuzten wir nordöstlich an der Eiskante entlang, kommen aber nur wenig vorwärts, da der Wind und der Strom uns sehr entgegen sind. Auch jetzt erblicken wir viele Rüsselwale, sowie mehrere große Bartenwale, meistens wahrscheinlich Blauwale, die sich fast alle in westlicher Richtung bewegen vielleicht gegen Grönland. Wahrscheinlich haben die Walfische ihre ganz bestimmten Wanderungen, aber wir wissen bis dahin nur sehr wenig Bestimmtes darüber. Hin und wieder erblickten wir eine kleinere Art des Bartenwales. Die Seehundsfänger nennen sie zuweilen Klappmützenwale. Sie behaupten nämlich, dass sich diese Tiere in der Nähe des Klappmützenfanges aufhalten. Dem Anschein nach konnte es derselbe Wal sein, der an den Küsten von Finnmarken vorkommt und dort Seiwal, Balenoptera borealis, genannt wird. Ein paar Mal sah ich den Speckhauer, in Klammern Butzkopf, Orca gladiator. Diese kleine Walfischart, die so leicht an ihrer rechten Rückenflosse zu erkennen ist und die aus dem Grunde von den norwegischen Fischern Stauhinning, Stauerwal, genannt wird. Es ist ein selten kräftiger Schwimmer mit schnellen Bewegungen und einem gefährlichen Gebiss. Er ist der Schrecken sämtlicher großer Wale. Wo er sich zeigt, da fliehen sie über Hals und Kopf, und ein einziger der kleinen Gladiatoren genügt, um die großen Riesen vor sich herzujagen, zuweilen sogar bis auf das Land. Die Angst, welche die großen Walfische vor ihnen haben, ist nicht so ganz ohne Grund, denn sie verfolgen sie und greifen sie von hinten an. Es pflegen ihrer mehrere zu sein, mit ihren schnellen Bewegungen fahren sie auf ihre Feinde ein und reißen ihnen große Stücke Speck aus den Seiten. Daher der Name. Von Schmerzen und Verzweiflung getrieben, peitschen die großen Wale das Wasser und schießen mit Blitzesschnelle davon, von den kleinen Ungeheuern verfolgt, die nicht nachlassen, bis die Feinde, ermattet von der Anstrengung und dem Blutverlust, sich ergeben müssen. Aber nicht Wale allein greifen die Butzköpfe an. Auch die Seehunde sind Gegenstand ihrer Raublust. Die Eskimos haben mir erzählt, dass sie gesehen haben, dass diese Tiere, Artluk, wie sie sie nennen, einen Seehund mit einem einzigen Biss verschlingen. An unseren Küsten scheint der Butzkopf zum Teil ein friedlicheres Leben zu führen. Er wird viel von unseren Heringsfischern gesehen und scheint hier nur von Heringen und Seien zu leben. Er scheint keine Neigung zu haben, die großen Walfische anzugreifen, mit denen er fortwährend in Berührung kommt, und sie ihrerseits scheinen keine Angst vor ihm zu haben. Was der Grund hierzu sein kann, ist noch nicht aufgeklärt. Vielleicht findet er hier genug Fischnahrung, so dass er sich nichts aus dem Speck der Wale macht. Die Wahrscheinlichkeit aber spricht dafür, dass die großen Bartenwale, welche auf die Heringsbänke kommen, nämlich der Finnwal, Balenoptera musculus, und der Spitzenwalfisch, Balenoptera rostrata, nicht die Wale sind, welche er anzugreifen pflegt. Ich möchte zu der Annahme neigen, dass ihm diese zu schnell sind, weshalb er den größeren, aber weniger schnellen Blauwal und möglicherweise auch den Narwal, Megaptera bubs, vorzieht. Hin und wieder sah man die Seehunde im Wasser schlafen. Auf den Wellen auf- und niederschaukelnd gleichen sie zum Verwechseln den Korkbojen, die auf dem Wasser schwimmen. Einzelne Seehunde lagen auch auf den zerstreut umhertreibenden Eisschollen. Dies konnte möglicherweise ein Zeichen sein, dass sich Seehunde im Eise vor uns befanden. Aber die Luft war dick und wir hatten keine Ruhe, auf so etwas zu achten. Wir sehnten uns danach, die anderen Fangschiffe wiederzusehen. Endlich hatten wir ein wenig westlichen Wind und eine zweitägige Fahrt brachte uns wieder mit den anderen Schiffen zusammen. Man seufzte an Bord der Jason erleichtert auf, als es sich herausstellte, dass sie, seit wir sie verlassen, nichts gefangen hatten. Bis lange über Johannes hinaus lagen wir da und trieben uns außerhalb des Eises im Nebel und schlechten Wetter herum, von den Wellen hin und her geschaukelt, von Seehunden aber war keine Spur zu erblicken. Nach Johannes würde es anders werden, meinte man, aber der St. Johannesabend und der St. Johannistag und noch viele andere Tage vergingen, ohne irgendwelche Veränderung mit sich zu führen, nur das Wetter war besser geworden. Wir hatten jetzt herrlichen, herzerquickenden Sonnenschein. Dies verschönert uns das Dasein ganz bedeutend. Solange man die Sonne hat, darf man ja nicht klagen. Alle Fahrzeuge, die sich in der Dänemarkstraße befinden, ungefähr 14 bis 15 Stück, sind jetzt hier versammelt. Die ganze Schar fährt hintereinander her in die Buchten hinein und wieder hinaus, gleich einer Schafherde. Sobald eines der Schiffe sich in eine Bucht hineinbegibt, folgen ihm alle anderen. Späht dann das erste Schiff nach Fang aus, so folgen alle anderen seinem Beispiel. Wendet es, so wenden auch die anderen. Und dann geht's wieder in die offene See hinaus. Und dies wiederholt sich Tag für Tag, Woche auf Woche. Es wird vielleicht einzelne Leser interessieren, ein vollständigeres Bild von dem Leben, den Wanderungen und dem Fang der Klappmützen zu erhalten. Da ich mehr Gelegenheit als die meisten gehabt habe, Beobachtungen in dieser Richtung anzustellen, will ich es versuchen, in einem besonderen Kapitel eine kurzgefasste Darstellung davon zu geben, soweit meine Erfahrungen mir das gestatten. Vieles, besonders die Wanderungen der Klappmützen betreffend, ist noch in Dunkel gehüllt und bedarf deswegen einer gründlicheren Untersuchung. Ende von Abschnitt 13, gelesen von Jessi, Dessau-Rosslau, Oktober 2024.